Teil 13 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Eki Tebi. Das Goldei. Es waren einmal ein paar arme Besenbinderjungen, die hatten noch ein Schwesterchen zu ernähren, da ging es ihnen allen knapp und kümmerlich. Sie mussten alle Tage in den Wald und sich Reisig holen, und wenn die Besen gebunden waren, verkaufte sie das Schwesterchen. Einstmals gingen sie in den Wald, und der Jüngste stieg auf einen Birkenbaum und wollte die Äste herabhauen. Da fand er ein Nest, und darin saß ein dunkelfarbiges Vögelchen, dem schimmerte etwas durch die Flügel. Und weil das Vögelchen gar nicht wegflog und auch nicht scheu tat, hob er den Flügel auf und fand ein goldenes Ei. Das nahm er und stieg damit herab. Sie freuten sich über ihren Fund und gingen damit zum Goldschmied. Der sagte, es sei feines Gold und gab ihnen viel Geld dafür. Am anderen Morgen gingen sie wieder in den Wald und fanden auch wieder ein Goldei. Und das Vögelein ließ es sich geduldig nehmen, wie das vorige Mal. Das währte eine Zeit lang. Alle Morgen holten sie das Goldei und waren bald reich. Eines Morgens aber sagte der Vogel, »Nun werde ich keine Eier mehr legen, aber bringt mich zu dem Goldschmied, das wird euer Glück sein.« Die Besenbindersjungen taten, wie es sprach, und brachten es dem Goldschmied getragen. Und als es allein mit diesem war, sang es, »Wer isst mein Herzelein, wird bald König sein. Wer isst mein Leberlein, findet alle Morgen unterm Kissen ein Goldbeutelein.« Wie der Goldschmied das hörte, rief er die beiden Jungen und sagte, »Lasst mir den Vogel, und ich will euer Schwesterlein heiraten.« Die zwei sagten ja, und da ward nun Hochzeit gehalten. Der Goldschmied aber sprach, »Ich will zu meiner Hochzeit den Vogel essen. Ihr zwei bratet ihn am Spieße, und habt Acht, dass er nicht verdirbt, und bringt ihn herauf, wenn er gar ist.« Er dachte aber, dann wolle er Herz und Leber herausnehmen und essen. Die beiden Brüder standen am Spieß und drehten ihn herum. Wie sie ihn so herumdrehten und der Vogel bald gebraten ist, fällt ein Stückchen heraus. »Ei«, sagt der eine, »das muss ich probieren«, und aß das auf. Bald danach fiel noch ein Stückchen heraus. »Das ist für mich«, sagte der andere, »und lässt sich das schmecken.« Das war aber das Herzlein und Leberlein, was sie gegessen hatten, und sie wussten nicht, was für Glück ihnen damit beschert war. Danach war der Vogel gebraten, und sie trugen ihn zu der Hochzeitstafel. Der Goldschmied schnitt ihn auf und wollte geschwind Herz und Leber essen, aber da war beides fort. Da ward er giftig bös und schrie, »Wer hat Herz und Leber von dem Vogel gegessen?« »Das werden wir getan haben«, sagten sie. »Es sind ein paar Stückchen herausgefallen beim Umwenden, die haben wir genommen.« »Habt ihr Herz und Leber gegessen, so mögt ihr auch eure Schwester behalten«, und jagte sie in seinem Zorn alle fort. Fragment. Ende von »Das Goldei«.